Hello, hello, hello, hello, my wonderful friends. Hallo, hallo, hallo, meine wundervollen Freunde. We are already at verse 6. Wir sind bereits bei Vers 6. Look what it says here. Dort heißt es, the same God distributes different kinds of miracles that accomplish different results through each believer's gift and ministry as he energizes and activates them. Derselbe Gott verleiht verschiedene Arten von Wundern, die durch die Gaben und den Dienst eines jeden Gläubigen unterschiedliche Ergebnisse erzielen, indem er ihnen Energie gibt und sie aktiviert. Doesn't this make this scripture come alive? Wird diese Bibelstelle dadurch nicht lebendig? Look, schau. First of all, it's the same God who makes sure that the different kinds of miracles are released. Es ist derselbe Gott, der dafür sorgt, dass die verschiedenen Arten von Wundern freigesetzt werden. And they accomplish different results. Und sie bewirken verschiedene Resultate. Through the different believers. Durch die verschiedenen Gläubigen. So in a sense you have three times different in here. Hier steht also dreimal verschieden. Different kinds of miracles, verschiedene Arten von Wundern, accomplish different results, bewirken verschiedene Resultate, through the different people, durch verschiedene Leute. You know, why does the Holy Spirit do this? Warum macht der Heilige Geist das? Because first of all, the Holy Spirit knows exactly what everybody needs. Denn der Heilige Geist weiß genau, was jeder braucht. This is why I do not like standardized technical ministry. Deshalb mag ich standardisierte, technisierte Dienste nicht. You know, I've learned this so much when the healing miracles flow through me. Ich habe sehr stark gelernt, wenn Heilungswunder durch mich fließen. Think about this. Überleg mal. Most Christians who would like to be used in the supernatural or in healing. Die meisten Christen, die gerne im Übernatürlichen oder in Heilung von Gott gebraucht werden würden. What is their attitude? Was ist ihre Einstellung? They want to find the technique. Sie möchten eine Methode finden. Ah, if I can find the technique that God is using, the way God is using right now, then I can also do great things. Oh, wenn ich die Technik herausfinde, mit der Gott Reinhard benutzt, dann kann ich auch großartige Dinge tun. So they're looking at me, they're watching me, they're copying me. Also schauen sie mir zu, wie ich es mache und kopieren das. And then they finally try to figure out that key. Und versuchen dadurch den Schlüssel herauszufinden. And then they're nothing but disappointed because it's not a technique. Und am Ende sind sie enttäuscht, weil es keine Technik oder keine Methode ist. Look at this. Schau her. Different kinds of miracle accomplish different things through the different people. Verschiedene Arten von Wunden bewirken verschiedene Sachen durch verschiedene Personen. You know, I have learned so to let the Holy Spirit do whatever he wants to do. Ich habe wirklich gelernt, den Heiligen Geist das tun zu lassen, was er tun will. And once I've learned that, I've seen so many beautiful things. Als ich das gelernt hatte, habe ich so viele herrliche Dinge erlebt. You know, sometimes the Holy Spirit literally told me to hit the person on the injured body part. Manchmal sagt mir der Heilige Geist buchstäblich, ich solle der Person auf das verletzte Körperteil schlagen. And they got healed. Und sie wurden geheilt. Sometimes the Holy Spirit told me to rebuke any spirit of infirmity and they got healed. Manchmal sagte der Heilige Geist mir, ich solle einen Geist der Krankheit zurückweisen und die Personen wurden geheilt. Sometimes the Holy Spirit told me to command the body to be healed and they were healed. Manchmal sagte der Heilige Geist mir, ich solle befehlen, dass die Person geheilt ist und sie war geheilt. I remember one time. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. There was a person with an unmovable body part. Da war eine Person mit einem unbeweglichen Körperteil. Through an accident. Aufgrund eines Unfalls. And the Holy Spirit literally said to me. Und der Heilige Geist sagte buchstäblich zu mir. Look at this person and tell them. Schau diese Person an und sag ihr. This was at a big conference, hundreds and hundreds of people. Das war auf einer großen Konferenz mit Hunderten von Leuten. The Holy Spirit said, tell this person. Der Heilige Geist sagte, sag dieser Person, to move that immovable body part. Dass sie ihr unbewegliches Körperteil bewegen soll. And I did. Und das tat ich. And to the shock of everybody, that person was instantly healed. Und alle waren schockiert, dass die Person augenblicklich geheilt war. Never prayed. Ich hatte nie gebetet. Never used the name of Jesus. Hatte nie den Namen Jesu benutzt. The only thing I did is say, move that body part. Das Einzige, was ich sagte, war, beweg dieses Körperteil. You see, if we could only understand that God wants to do different things through different people for different purposes. Wenn wir doch nur verstehen würden, dass Gott mit unterschiedlichen Absichten verschiedene Sachen durch verschiedene Menschen tun möchte, then we could see so much more of the Holy Spirit flowing through. Dann könnten wir so viel mehr sehen und erleben, wie der Heilige Geist durch uns fließt. You know, and I like what he says here, you know, that he actually uses the phrase different results. Mir gefällt die Bezeichnung unterschiedliche Ergebnisse, die hier gebraucht wird. Because he knows that you might need something different than the person sitting next to you. Denn er weiß, dass du vielleicht etwas anderes brauchst als die Person neben dir. I'm immediately thinking about the scripture when Jesus said. Ich denke dabei sofort an die Bibelstelle, in der Jesus sagt. After they brought the paralytic guy to him. Nachdem sie den Gelähmten zu ihm brachten. And Jesus said, "Son, your sins are forgiven." Und Jesus sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. You know, and the Pharisees begin to complain. Die Pharisäer beschwerten sich darüber. Who is he that he can forgive sin? That's blasphemy. Wer ist er, dass er Sünde vergeben kann? Das ist Gotteslästerung. And we know that then Jesus healed the guy. Und wir wissen, dass Jesus den Mann dann heilte. But look, Jesus knew that at this moment this guy needed a different thing. He needed forgiveness of sin. Aber schau, Jesus wusste, dass der Mann in dem Moment etwas anderes brauchte. Er brauchte Sündenvergebung. And we have to learn so much more to be just in unity with the Holy Spirit. Wir müssen viel mehr lernen, in Einheit mit dem Heiligen Geist zu sein. And not put everything in a box. Und nicht alles in eine Schublade zu stecken. That's how he does it, that's how he will always do it, and that's how he has always done it. So macht er es, so wird er es immer tun, und so hat er es immer gemacht. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein. But look how he finishes. Aber schau, wie der Satz endet. As he energizes and activates them. Indem er ihnen Energie gibt und sie aktiviert. Look, if he energizes you, wenn er dir Energie gibt, that means you don't have to be strong in yourself. Heißt dies, dass du nicht aus dir selbst heraus stark sein musst. If he activates you, wenn er dich aktiviert, that means you have to surrender. Heißt dies, du musst dich ausliefern. As you learn to surrender to the Holy Spirit, his energy and his activation will flow through you. Wenn du lernst, dich dem Heiligen Geist auszuliefern, wird seine Energie und seine Aktivierung durch dich fließen. And people will be deeply impacted. Und es wird starke Auswirkungen auf Menschen haben. You know, when I was young, als ich jung war, I was ridiculously hungry for the supernatural. War ich sehr hungrig nach dem Übernatürlichen. So I read all the different books of all the great miracle workers. Also las ich all die Bücher über die großen Wundertäter. You know, I wanted to learn, how did Smith Wigglesworth do it? Ich wollte lernen, wie Smith Wigglesworth das machte. How did Kenneth Hagin do it? Wie Kenneth Hagin es machte. How did all the great men of God in the 50s healing revival in America do it? Und wie die ganzen großen Männer aus der Heilungsbewegung der 50er Jahre in Amerika es machten. How did Catherine Kuhlman do it? Wie machte es Catherine Kuhlman? And then I realized that, und dann merkte ich, it's the Holy Spirit. Dass es der Heilige Geist ist. Through them. Durch sie. So instead of trying to copy somebody, also anstatt jemanden nachzumachen, I just said, okay, I'm me. Sagte ich einfach, okay, Heiliger Geist, ich bin hier. So whatever you want to do for whatever result, I'm here. Also egal was du tun willst, mit welchem Resultat auch immer, ich bin hier. You energize it, you activate it, let's go. Du gibst die Energie und du aktivierst, also los geht's. That's what you need to learn. Das musst du lernen. See you tomorrow. Bis morgen.